Hier ist viel Wahres und Erlogenes innigst miteinander gemischt überliefert. Leicht können wir aber die lügnerische Spreu von dem Weizen sondern. Da wir uns in der Epoche vor dem 15. Jahrhundert befinden, müssen wir alle Angaben, die das Dasein der Universalkirche für jene Zeit bekunden sollen, als Tendenzspreu beiseite fegen. Was aber dann übrig bleibt, fesselt unser Interesse mächtig. Denn wir halten jetzt den Beweis in der Hand, dass es im Mittelalter tatsächlich priesterlose Christengemeinschaften gegeben hat. Nicht einmal besondere Gebäude, Stein- oder Strohkirchen wollten diese freien Christen unter sich dulden, in denen sie mit kultischen Feiern Gott gedient hätten. Wirklich, es ist ein ganz eigentümliches freies Christentum, das uns hier entgegentritt. Von Gottesdienst, Priesterschaft und Dogma, also von einer organisierten Gemeinschaft, von einer Kirche, ist bei diesen Christen nicht die Rede. Wandernde Apostel, die für ihren Lebensunterhalt auf Almosen und den Ertrag ihrer Handarbeit angewiesen waren, waren ihrer Lehrer im Christentum. Aber diese Apostel waren keine Priester. Doch halt! Diese Apostel waren doch Priester, berichten uns die Quellen in einem Atemzuge. Und diese Apostel waren sogar straff organisiert, erzählen die Quellen. Sie waren nämlich hierarchisch organisiert in Dreigliederung: Diakon, Presbyter, Bischof. Und wenigstens ein paar dogmatische Lehrsätze vertrat diese Hierarchie der freien Christen auch, und diesen kleinen dogmatischen Schatz hatten ihre Apostel von der katholischen Universalkirche gestohlen. Sie spendeten ihren Gläubigen nämlich auch das Abendmahl. Sie waren also nach diesen Quellenaussagen trotz ihres Radikalismus gar nicht so freie Christen, als wie sie sich manchmal gebärdeten. Oh nein, plaudern die Quellen, diese Freien im Christentum hatten sich sogar die Möglichkeit offen gelassen, wenn ihnen um ihre Freiheit bange wurde, zu ihrer Mutter, der katholischen Kirche, zu laufen, um bei den Priestern der römischen Kirche die Sakramente zu nehmen, auf deren Empfang man überhaupt noch Wert legte. Seite 115. Ganz sonderbare freie Christen, fürwahr. Die relativistischen Historiker können sich trotz emsigen Nachdenkens über diese psychologische Mixtur des freien Christentums gar keinen rechten Vers machen. Was kein Wunder ist. Denn sie nehmen das, was die Überlieferung hier frischweg auftischt, für bare geschichtliche Münze. Im Spätmittelalter existierten Dogmen- und priesterfreie Christengemeinschaften. Dieser Tatbestand ergibt sich als der historische Kern der überfälschten Ketzerquellen nach Abstreifung der Hülle. In der Entwicklung des Christentums haben wir demnach eine Epoche vorgefunden, in welcher dogmatisches und dogmenloses Christentum gleichzeitig und nebeneinander bestand. Die so wichtige Frage, welche von den beiden Formen des Christentums war zuerst da, soll an dieser Stelle nur kurzweg beantwortet werden, ohne dass ich mich auf die ausführliche Begründung einlassen kann, da ich sonst die gesetzte Zeitgrenze, das Jahr 1300, nach rückwärts überschreiten müsste. Zuerst war das Leben da, dann kam auch die Lehre. Mit Dogma und Priester war ein unerhört neues, etwas Gefährliches, kalt verstandesmäßiges, juristisches und beamtenhaftes in die religiöse Gefühlswelt des genuinen Christentums hereingebrochen. Was galt nun schon christlich Leben? Viel wichtiger war die neue, von den Priestern, den Theologen, in der Heiligen Schrift wiederentdeckte Lehre über Christus. Dein Glauben macht selig, nicht dein Leben, so lautete die neue Heilsbotschaft. Aus den freien Christengemeinschaften wurden die wohlorganisierten Kirchen, die aus göttlichem Auftrag heraus an die freien Christen die Forderung zum Eintritt richteten. Der große Kampf um die Seelen begann, der in der rauen Wirklichkeit sich sehr bald in weltpolitische Kampfhandlungen um die Leiber verwandelte. Uns drängt sich jetzt eine hochbedeutsame Frage auf. Wie verteilten sich räumlich gesehen dogmatische Kirchen und freie Christengemeinschaften um das Jahr 1300 etwa? Wegen der Überfälschung der gesamten Ketzergeschichte besteht leider keine Möglichkeit, auch nur annähernd genaue Grenzlinien zu ziehen, Ja, die Natur der Sache gestattet eine solche scharfe Umgrenzung überhaupt nicht. Man wird das leicht einsehen, wenn man sich das Entstehen und Wachsen einer dogmatischen Partikularkirche, einer dogmatischen Sekte innerhalb einer bisher organisationsfreien Christenwelt einmal vergegenwärtigt. Da fallen nicht vom räumlichen Entstehungspunkte einer Kirche aus vorwärts geschritten, nacheinander lückenlos Quadratkilometer und Quadratkilometer alle freien Gläubigen der organisierten Vereinigung zu, vorausgesetzt, dass nicht Waffengewalt sie zur Unterwerfung zwingt. Die Bezirke der sich ausdehnenden Regionalkirchen konnten also unter Umständen lange von mehr oder weniger ausgedehnten Enklaven dogmenfreier Christen durchsetzt sein. Nur brutale Gewalt war dann imstande, die Ketzernester dieser freien Christen, in den Augen der Dogmenchristen mussten die Freien ja Ketzer sein und heißen, auszurotten, um das Gebiet einer Kirche zur räumlichen Einheit zu gestalten. Können wir daher auch für einen bestimmten Zeitpunkt keine haarscharfe Trennungslinie zwischen Dogmenchristen und dogmenlosen Gläubigen, sogar nicht einmal zwischen zwei Regionalkirchen ziehen, so gibt uns doch die gefälschte Überlieferung selbst eine große Scheidelinie in der spätmittelalterlichen Christenheit bekannt. Auf die eine Seite sehen wir Frankreich gestellt, auf die andere Seite aber Oberitalien und Deutschland. In der Geschichte der Ketzer nämlich gewahren wir diese Unterscheidung und Gruppierung, genauer gesagt in der Geschichte der sogenannten Waldenser. Die große Ketzerfamilie, so wird uns berichtet, zerfiel in zwei Gruppen. Erstens die Armen von Lyon in Frankreich, zweitens die Armen von Lombardien in Oberitalien, denen sich die Waldenser in Deutschland eng angeschlossen hatten. Als das charakteristische Unterscheidungsmerkmal dieser zwei Gruppen wird von den Quellen ihr Verhältnis zur römischen Universalkirche angegeben. Während nämlich die französischen Ketzer die Hierarchie und Einrichtungen der katholischen Allkirche nur lau bekämpften und sogar ihre Sakramentsverwaltung anerkannten, standen die italienisch-deutschen Waldenser dieser katholischen Teufelskirche in Todfeindschaft gegenüber. Setzen wir nun für katholische Kirche, die es damals noch nicht gab, einfach das Wort Kirche ein, so erkennen wir sofort, was die französischen Christen von ihren italienisch-deutschen Brüdern im Christentum unterschied. Die grundsätzliche Stellung zur organisierten Dogmakirche nämlich. Trotzdem würden wir fehlgehen, wenn wir für das Jahr 1300 die Lage der Dinge noch so scharf gesondert annehmen wollten, als soeben angedeutet wurde. Zu Anfang des 14. Jahrhunderts gab es auch in Italien und Deutschland wohl organisierte dogmatische Partikularkirchen. Die freien Christen waren in die Verteidigung gedrängt. Sie galten nun als Ketzer und waren gezwungen, sich ihres Glaubens und Lebens zu wehren.